Das Wetter? Im Westen und Nordwesten, später auch in der Mitte und im Osten, vermehrt Schauer bei 13 bis 18 Grad. Morgen nur südlich der Donau größere Auflockerungen und meist trocken. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern 13 bis 18 Grad. Das waren die Nachrichten. Haben Sie alles verstanden? Hören Sie die Meldungen noch einmal und machen Sie die nächste Übung in Ihrem Begleitheft. Darin finden Sie auch die Lösungen und die Transkription der Nachrichten. Als Polizist einer Kleinstadt hat Ulrich Nielsen, gespielt von Oliver Masucci, plötzlich viel zu tun. Und das nicht nur im Jahr 2019, in dem die Geschichte ihren Anfang nimmt. Das Ensemble rund um Masucci ist groß und komplex, denn fast jede Rolle existiert zwei- oder dreimal. Dark heißt die erfolgreichste deutsche Serie zu Zeiten des Streamings. Regisseur Baran Bo-Odar und Drehbuchautorin Antje Friese schockieren damit Fans auf der ganzen Welt. Die ersten zwei Staffeln gibt es mit und ohne Untertitel zum Streamen. Eine dritte und finale Staffel ist geplant. Schon vor Wochen ist in der Kleinstadt Winden ein 15-jähriger Junge auf mysteriöse Weise verschwunden. Und nun alarmiert ein weiterer Vermisstenfall die Bürger der Stadt. Ein unerklärliches Sterben von Rindern und Vögeln. Das Verschwinden zweier Jugendlicher. Das alles bringt die Windener in Aufruhr. Ihre so idyllische Kleinstadt kannte man bisher nur für ihr Atomkraftwerk, das angeblich sicherste des Landes. Aber wie ihre Einwohner selbst hat auch die Stadt eine düstere Vergangenheit. Diese Stadt ist krank. Und wir alle sind ein Teil davon. Ein massiver Bunker, ein geheimes Labor und ein einsamer Fahrstuhl im Inneren einer Kirche. Windens Architektur liefert die Puzzleteile zu den mysteriösen Ereignissen von heute und früher. Bald zeigt sich, wie kaputt die Beziehungen der Windener wirklich sind. Die Gegenwart konfrontiert die Kleinstädter mit ihren Fehlern der Vergangenheit und zeigt ihnen, wie düster die Zukunft noch werden kann. Alles ist genauso wie vor 33 Jahren. Alles wiederholt sich.